Monetärer Nationalismus und das Ende der freien Welt. Die zahlreichen Feinde des soliden Geldes, die in einem Zitat von Mises am Ende des letzten Kapitels erwähnt wurden, errangen einen Sieg über den Goldstandard mit dem Beginn eines kleinen Krieges in Mitteleuropa im Jahr 1914, der sich zum ersten globalen Krieg der Menschheitsgeschichte ausweitete. Sicherlich hatte sich zu Beginn des Krieges niemand vorgestellt, dass er so lange andauern und so viele Opfer fordern würde. Britische Zeitungen lobten ihn beispielsweise als den Bankfeiertagskrieg im August und erwarteten, dass es sich um einen simplen, triumphalen Sommerspaziergang für ihre Truppen handeln würde. Es herrschte das Gefühl, dass es sich um einen begrenzten Konflikt handeln würde. Nach Jahrzehnten des Friedens in ganz Europa war jedoch eine neue Generation von Europäern herangewachsen, die nicht in der Lage waren, die wahrscheinlichen Folgen eines Kriegsausbruchs zu erkennen. Noch heute können Historiker keine überzeugende strategische oder geopolitische Erklärung dafür liefern, warum ein Konflikt zwischen dem österreichisch-ungarischen Reich und serbischen Separatisten einen globalen Krieg auslösen konnte, der Millionen Menschenleben forderte und weltweit zahlreiche Grenzverläufe drastisch veränderte. Im Rückblick war der Hauptunterschied zwischen dem Ersten Weltkrieg und den vorangegangenen begrenzten Kriegen weder geopolitischer noch strategischer Natur, sondern monetär begründet. Als die Staaten an den Goldstandard gebunden waren, hatten sie die direkte Kontrolle über große Goldvorräte, während ihr Volk mit Papierbelegen handelte, die durch dieses Gold abgesichert waren. Die Leichtigkeit, mit der eine Regierung mehr Papiergeld emittieren konnte, war in der Hitze des Gefechts zu verlockend und viel einfacher durchzusetzen als eine Besteuerung der Bürger. Innerhalb weniger Wochen nach Beginn des Krieges hatten alle großen Kriegsparteien die Einlösbarkeit gegen Gold ausgesetzt, den Goldstandard praktisch verlassen und ihrer Bevölkerung einen Fiat-Standard aufgezwungen, bei dem das verwendete Geld staatlich ausgegebenes Papiergeld war, das nicht gegen Gold einlösbar war. Indem der Staat die Goldrückgabe einfach aussetzte, beschränkten sich die Kriegsausgaben des Staates nicht mehr auf das Geld, das in seinen eigenen Schatzkammern lagerte, sondern erstreckten sich praktisch auf den gesamten Wohlstand der Bevölkerung. Solange der Staat mehr Geld drucken konnte und dieses Geld von seinen Bürgern und von Ausländern angenommen wurde, konnte er den Krieg weiter finanzieren. In früheren Zeiten, in denen das Währungssystem daraus bestand, dass die Bürger Gold als Geld besaßen, verfügte der Staat zur Finanzierung des Krieges nur über seine eigenen Schatzkammern und seine Steuer- und Anleiheemissionen, um seine Militärausgaben aufrechtzuerhalten. Dies begrenzte sämtliche Konflikte und bildete die Grundlage für die relativ langen Friedensperioden, die vor dem 20. Jahrhundert auf der ganzen Welt herrschten. Wenn die europäischen Nationen weiterhin im Goldstandard verblieben wären oder die Europäer ihr eigenes Gold in ihren eigenen Händen gehalten hätten, dann wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Denn der Staat wäre in diesem Fall gezwungen gewesen, auf Steuern zurückzugreifen und nicht einfach die Inflation zu erhöhen. Möglicherweise wäre der Erste Weltkrieg innerhalb weniger Monate nach Beginn des Konflikts militärisch beigelegt worden, da den beteiligten Fraktionen die Finanzierung ausgegangen wäre und sie Schwierigkeiten gehabt hätten, das Vermögen der Bevölkerung abzuschöpfen, weil diese nicht bereit gewesen wären, sich von ihrem Vermögen zu trennen, um das Überleben ihres Regimes zu sichern. Durch die Aussetzung des Goldstandards reichte jedoch die natürliche Ausschöpfung der Finanzierungsmöglichkeiten nicht aus, um den Krieg zu beenden. Ein Souverän musste sich über das angesammelte Vermögen seines Volkes hinaus Geld verschaffen, indem das Volk durch Inflation enteignet wurde. Europäische Länder, die ihre Währungen abwerteten, ermöglichten eine Fortsetzung der blutigen Pattsituation über einen Zeitraum von 4 Jahren, ohne eine Lösung oder einen Fortschritt zu erzielen. Die Sinnlosigkeit von all dem betraf nicht nur die Bevölkerungen dieser Länder, sondern auch die Soldaten an der Front, die ihr Leben ohne ersichtlichen Grund riskierten, nur um die grenzenlose Eitelkeit und den Ehrgeiz der Monarchen zu befriedigen, die üblicherweise untereinander verwandt und verheiratet waren. Ein sehr anschauliches Beispiel für die absolute Sinnlosigkeit dieses Krieges war Heiligabend 1914, als französische, englische und deutsche Soldaten aufhörten, Kampfbefehlen zu folgen, ihre Waffen niederlegten und die Schlachtlinien überquerten, um sich gegenseitig zu begrüßen und zu verbrüdern. Viele der deutschen Soldaten hatten in England gearbeitet und konnten Englisch sprechen. Die meisten Soldaten hatten eine Vorliebe für Fußball und so wurden zahlreiche improvisierte Fußballspiele zwischen den Teams organisiert. Die erstaunliche Tatsache, die durch diesen Waffenstillstand offenkundig wurde, ist, dass diese Soldaten nichts gegeneinander hatten und nichts zu gewinnen hatten, wenn sie diesen Krieg weiterführten und daher keinen Grund sahen, ihn fortzusetzen. Ein weitaus besserer Ausweg für die Rivalität ihrer Nation wäre der Fußball gewesen, ein allgemein beliebtes Spiel, bei dem Stammes- und Nationalzugehörigkeiten friedlich verteidigt werden können. Der Krieg sollte noch 4 weitere Jahre andauern, bis die Vereinigten Staaten 1917 eingriffen und den Krieg zugunsten der einen Partei und auf Kosten der anderen beenden sollten, indem sie eine derart große Menge an Ressourcen bereitstellten, dass die Feinde nicht mehr mithalten konnten. Während alle Regierungen ihre Kriegsmaschinen mit Inflation finanzierten, begannen Deutschland und das österreichisch-ungarische Reich 1918 einen ernsthaften Wertverlust ihrer Währung zu verzeichnen, der ihre Niederlage unvermeidlich machte. Der Vergleich der Wechselkurse der kriegsführenden Währungen mit dem Schweizer Franken, der damals noch an den Goldstandard gebunden war, liefert einen guten Maßstab für den Grad der Abwertung jeder Währung. Nachdem sich der Staub des Krieges gelegt hatte, waren die Währungen aller europäischen Großmächte real im Wert gesunken. Die Unterlegenen, Deutschland und Österreich, verzeichneten im November 1918 einen Rückgang ihres durchschnittlichen Währungswertes auf 51% und 31% ihres ursprünglichen Wertes im Jahr 1913. Die italienische Währung fiel auf 77% ihres ursprünglichen Wertes, während Frankreich nur auf 91%, das Vereinigte Königreich auf 93% und die US-Währung nur auf 96% ihres ursprünglichen Wertes fielen. Die geografischen Veränderungen, die der Krieg mit sich brachte, waren das Blutbad kaum wert, da die meisten Nationen kaum Land gewonnen oder verloren hatten und kein Sieger behaupten konnte, große Gebiete erobert zu haben, die das Opfer wert gewesen wären. Das österreichisch-ungarische Reich wurde in kleinere Nationen aufgeteilt, wobei diese von ihrem eigenen Volk weiter regiert wurden und nicht von den Gewinnern des Krieges. Eine der wichtigsten Folgen des Krieges war die Beseitigung vieler europäischer Monarchien und deren Ersetzung durch republikanische Staatsformen. Ob ein solcher Übergang zum Besseren war im Vergleich zu der Zerstörung und Verwüstung, die der Krieg den Bürgern dieser Länder angetan hatte, sei dahingestellt. Indem die Zentralbanken die Einlösung gegen Gold aussetzten und dank der international ausgesetzten oder stark eingeschränkten Handelbarkeit von Gold in den großen Volkswirtschaften, konnten die Staaten den Schein wahren, dass der Wert ihrer Währungen im Vergleich zu Gold auf dem gleichen Niveau wie in den Vorkriegsjahren verharrte, selbst als die Preise stiegen. Nach Kriegsende war das internationale Währungssystem, das einst auf dem Goldstandard basierte, nicht mehr funktionsfähig. Alle Länder hatten sich vom Gold gelöst und standen vor dem großen Dilemma, ob sie wieder zum Goldstandard zurückkehren sollten und wenn ja, wie sie ihre Währungen im Vergleich zu Gold wieder neu bewerten sollten. Eine faire Marktbewertung ihrer existierenden Währungsbestände im Vergleich zu ihren jeweiligen Goldbeständen wäre ein äußerst heikles Eingeständnis der Abwertungen gewesen, die die jeweiligen Währungen erfahren hatten. Eine Rückkehr zu den alten Wechselkursen hätte einerseits dazu geführt, dass die Bürger Gold statt der allgegenwärtigen Papierbelege gehalten hätten und andererseits zu einem Goldtransfer in Richtung Ausland geführt, wo es fair bewertet wurde. Dieses Dilemma entwendete dem Markt effektiv Geld und machte die Angelegenheiten zu einer politisch kontrollierten, wirtschaftlichen Entscheidung. Anstatt dass die Marktteilnehmer das am besten verkäufliche Gut als Tauschmittel frei wählten, wurden der Wert, das Angebot und der Zinssatz des Geldes nun von den nationalen Staaten zentral geplant. Es entstand ein Geldsystem, das Hayek in einer brillanten Schrift gleichen Namens als monetärer Nationalismus bezeichnete. Zitat: Unter monetärem Nationalismus verstehe ich die Doktrin, dass der Anteil eines Landes an der weltweiten Geldversorgung nicht von den gleichen Prinzipien und Mechanismen bestimmt werden sollte, die auch die relativen Geldmengen in ihren jeweiligen Regionen oder Lokalitäten bestimmen. Ein wahrhaft internationales Währungssystem wäre eines, in dem die ganze Welt über eine homogene Währung verfügt, die in verschiedenen Ländern erhältlich ist und in dem der Geldfluss zwischen den Regionen von den Ergebnissen des Handelns aller Einzelpersonen bestimmt wird. Zitat Ende. Nie wieder sollte sich Gold als homogene Weltwährung etablieren, da die Monopolstellung der Zentralbanken und die Beschränkungen des Goldbesitzes die Menschen zwingen, nationales staatliches Geld zu verwenden. Die Einführung von Bitcoin als eine aus dem Internet stammende Währung, die nationale Grenzen überwindet und außerhalb des Einflussbereichs der staatlichen Kontrolle liegt, bietet eine interessante Möglichkeit für die Entstehung eines neuen internationalen Währungssystems, worauf wir in Kapitel 9 noch genauer eingehen werden.